Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon an. Und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein, wo Bergleut sein, die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht, die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht aus Hell. Und im schwarz-braunen Mägdelein bei der Nacht, dem sein See hold, dem sein See hold. Ade, ade, Herrs liebste mein, und da drunten im tiefen festen Schacht bei der Nacht, und da drunten im tiefen festen Schacht bei der Nacht, da denk ich nein, da denk ich nein. Umkehr ich heim zum Schätzelein, dann der Schall des Bergmanns groß bei der Nacht, dann der Schall des Bergmanns groß bei der Nacht, Glück auf.